Nach der Reichsstatistik der Jahre 1900 bis 1903 waren im Jahresdurchschnitt die Juden beteiligt gegenüber den Christen, und hier müssen wir bei den statistischen Angaben notgedrungen die unzutreffende Gegenüberstellung von Christen und Juden beibehalten, da die amtliche Statistik eine andere Unterscheidung nicht kennt. Betrug doppelt so stark, Urkundenfälschung 2,5-mal so stark, Hehlerei 3,5-mal, Hehlerei im Rückfall 4,5-mal, Wucher 17, einfacher Bankrott 17,5, betrügerischer Bankrott 6, andere Konkursvergehen 6, Nahrungsmittelverfälschung 3,5, strafbarer Eigennutz bei Pfandleihe, Zwangsvollstreckung usw. 12,5, Verletzung der Vorschriften zum Schutze weiblicher und jugendlicher Arbeiter 8, Vergehen gegen das geistige Eigentum 13, Verletzung fremder Geheimnisse 4,5, Ärgernis durch unzüchtige Handlungen, Verbreitung unzüchtiger Schriften 2,5, Beamtenbestechung 3,5, Münzvergehen 2,5-mal so stark als die übrige deutsche Bevölkerung. Dagegen an Mord nur 1,5, Totschlag 2/5, schwerer Körperverletzung 1/3, Schlägerei mit schwerem oder tätlichen Ausgang 1/5 so stark. Die Ergebnisse dieser Statistik bestätigen demnach vollauf die Erfahrungen aller Zeiten. In allen das Eigentum und den Erwerb von Eigentum, sachlichen und geistigen, angehenden verbrecherischen Handlungen, übertreffen die Juden weit die übrige Bevölkerung. Es werden dem entgegengehalten, dass die Vergehen und Verbrechen nicht im jüdischen Rassencharakter, sondern in der vorwiegenden Betätigung der Juden in kaufmännischen Berufen ihren Grund hätten, und das ja bekanntlich Gelegenheit Diebe mache. Nun stammen aber die Anklagen wegen Betrugs und Wuchers gegen die Juden zu allen Zeiten vorwiegend aus dem Kaufmannstande. Wäre dieser von gleicher Wuchergesinnung erfüllt wie der jüdische Händler, so wären diese Eigenschaften ihm nicht aufgefallen und er hätte geschwiegen. Der deutsche Kaufmannstand war, ehe er von jüdischen Geschäftsauffassungen durchsetzt war, wegen Ehrlichkeit und Treue weithin anerkannt und geachtet. Betrug, Wucher, besonders im Rückfall, sind nicht notwendige Begleiterscheinungen des kaufmännischen Berufes, sondern entstammen der Gesinnung, dem Charakter. Oder ist die Hehlerei ein kaufmännischer Betriebszweig? Wie lässt sich die achtfach stärkere Beteiligung der Juden an den Verletzungen der Vorschrift zum Schutz weiblicher und jugendlicher Arbeiter, die 2,5-fache Beteiligung an unzüchtigen Handlungen, die 3,5-fache an Beamtenbestechung anders als durch Charakteranlage und jüdische Lebensauffassung erklären? Mit den Verurteilungen, die allein von der Statistik erfasst werden, ist der Anteil der Juden an Verbrechen nicht erschöpft. Es werden den jüdischen Verbrechern nur die Bekenner des mosaischen Glaubens zugerechnet, die getauften Juden und Mischlinge werden als Christen gezählt. Ferner, in zahlreichen Fällen, besonders bei Wucher, scheuen die Opfer die Anzeige, um nicht in der Öffentlichkeit genannt zu werden. Bekannt und weit verbreitet ist die Scheu, sich überhaupt mit Juden vor Gericht einzulassen, da bei der Gerissenheit der jüdischen Gegner und jüdischen Anwälte der Ausgang mindestens stets zweifelhaft ist. Unzählige bittere Erfahrungen in dieser Hinsicht hatte es schon vor dem Kriege dahin gebracht, dass der Glauben an die Gerechtigkeit und Unparteilichkeit der Gerichte im Volke tief erschüttert war. Endlich, wie Richter und Staatsanwälte es wiederholt öffentlich ausgesprochen haben, geht man gerichtsseits gegen jüdische Verdächtige nur ungern vor, weil sie strafbare Handlungen so umsichtig vorbereiten und durchführen, dass trotz schwerer Belastung ein schlüssiger Schuldbeweis nicht zu erbringen ist. Bei einer Gerichtsverhandlung am 14. Dezember 1889 zu Breslau, in welcher der jüdische Hausbesitzer M. Ehrenfried wegen Betruges und Urkundenfälschung angeklagt war, sagte der königliche Staatsanwalt Koblick unter anderem: Statistisch ist nachgewiesen, dass von den wegen Betruges angeklagten Juden 50%, von den Christen dagegen nur 20% freigesprochen werden. Diese Tatsache ist im hohen Grade frappant. Der Grund dieser sonderbaren Erscheinung in der Strafrechtspflege liegt aber nicht darin, dass gegen jüdische Betrüger die Anklagen leichter erhoben werden als gegen die christlichen. Im Gegenteil, da eben die Staatsanwaltschaft weiß, wie schwer die jüdischen Betrüger zu fassen sind, geht sie desto vorsichtiger und umständlicher zu Werke. Der Grund liegt vielmehr darin, dass unter den jüdischen Betrügern ein ganz bestimmter Typus zu erkennen ist, der mit Zähigkeit und unentwegt nach einem bestimmten Plane in der verbrecherischen Tätigkeit handelt. Diese Art Menschen ist in den weitaus überwiegenden Fällen im Besitzer von Geldmitteln, kann deshalb auf eine passende Gelegenheit warten, sich das Opfer aussuchen und bestimmt umgarnen. Ist an und für sich dieser Betrügertypus seinem Opfer schon an Schlauheit und Gerissenheit bei weitem überlegen, so gehört es noch außerdem zu der Geschäftspraxis solcher Übeltäter, andere Personen durch Gefälligkeiten, ja sogar durch Wohltaten, sich zu verpflichten, um im Falle der Not sich auf gute Aussagen berufen zu können, kurz sich das Renommee zu wahren. Diese Sorte von Betrügern könne man hoffentlich ohne missverstanden zu werden als jüdische Betrüger speziell bezeichnen. Diese Sorte ist es, die sich nur beschränkte und ungebildete Leute zu Opfern aussucht. Man hört so oft sagen, ja, gegen diese Leute ist nichts zu machen, die sind zu gerissen und dergleichen mehr. Er halte es aber für seine Pflicht, solche Übeltäter zu entlarven. Eine Schande für die Strafrechtspflege wäre es, wenn es nicht gelingen sollte, diese Betrüger trotz all der angewandten Schlauheit und Gerissenheit am Kragen zu nehmen. Bringt man alle diese Umstände in Ansatz, so ergibt sich daraus, dass die statistisch erfassten Verurteilungen der Juden im Verhältnis zu den christlichen Verurteilungen ein nicht annähernd richtiges Bild vom jüdischen Anteil an strafbaren Handlungen geben. Zählungen jüdischer Straftaten in anderen Ländern ergeben das gleiche Bild. Der Jude war zu allen Zeiten und überall derselbe. Zäher als jede andere Rasse widersteht die jüdische den ummodelnden Einflüssen der Zeit und der Umgebung. Jede Hoffnung auf ihre Anpassung ist nichtig. Da nach der neuesten, von dem jüdischen Minister Preuß erdachten Reichsverfassung nirgends mehr die Angabe des Bekenntnisses gefordert werden kann, die einzige Möglichkeit, die Straffälligkeit der Juden festzustellen, und da die herrschende jüdische Presse die Namen jüdischer Gesetzesübertreter zartfühlend verschweigt, so geht das Judentum der glücklichen Zukunft entgegen, wo von jüdischen Vergehen und Verbrechen nicht mehr die Rede sein wird. Auch ein Erfolg der glorreichen Revolution. Wenn bei den Zeitungsnachrichten über Gerichtsverhandlungen und Vergehen die Namen der Beschuldigten ungenannt bleiben, so lässt sich in den meisten Fällen darauf wetten, dass es sich um Juden handelt. Einflussreiche jüdische Vereine haben vor Jahren eine Weisung an die großen Zeitungen ergehen lassen, die Namen jüdischer Missetäter nicht zu nennen, da ja meist schon am Namen die Rassenzugehörigkeit erkennbar ist.